Hier ist, was die Bibel uns lehrt. It's talking actually a lot about being a voice or being an echo. Es redet viel darüber, dass wir eine Stimme oder ein Echo sein werden. You know, there are many things the Bible teaches it doesn't actually use that word. Wisst ihr, es gibt viele Dinge, die die Bibel lehrt, die nicht wirklich genau diese Wörter gibt. The idea, the thought is clearly in the scripture. Aber die Idee oder der Gedanke ist ganz klar in der Schrift zu finden. In 2001 I went through, I think, the worst time of my life. In 2001 ging ich durch die schlimmste Zeit meines Lebens. Everything collapsed. Alles ist kollabiert. So planted 7 churches. Wir haben 7 Gemeinden gegründet. Did incredible things in the ministry serving Jesus. Wir haben wunderbare Dinge gemacht im Dienst, in dem wir Jesus Everything haben. Collapsed. Und alles ist kollabiert. And the only thing I could think of is suicide. Das Einzige, was ich noch denken konnte, war an Selbstmord. And I remember so clearly when the Lord said to me. Und ich erinnere mich so klar, was der Herr mir sagte. Reinhard. I never want you to adopt a reaction theology. Reinhard, ich habe nie gewollt, dass du eine Theologie der Reaktion annimmst. So, what's a reaction theology? Was ist eine Theologie der Reaktion? So, you know, we had a certain doctrine that we believe. Wisst ihr, wir glauben eine spezifische Lehre, die uns durcheinander bringt. So now we adopt a new doctrine that is a reaction to the wrong doctrine. Und deshalb nehmen wir jetzt eine andere Lehre an, die eine Reaktion ist auf diese andere Lehre. People live like this, they are never a voice, they are always an echo. Leute, die so leben, die sind nie eine Stimme, sondern immer ein Echo. They are literally allowing other people to control what they are now giving from them. Weil sie erlauben, andere Leute zu kontrollieren, was sie vor sich geben. They are allowing circumstances what they say. Und sie erlauben, dass die Umstände bestimmen, was sie sagen. So forever they are just echoing what other people are putting into them. Und so sind sie nur ein Echo von all dem, was andere Leute in sie reinsetzen. But friends, we are not echoes, we are voice. Aber Leute, wir sind kein Echo, wir sind eine Stimme. We are the voice of God here in this earth. Wir sind eine Stimme Gottes hier auf der Erde. Don't allow circumstances or difficulties or other people to determine what comes out of you. Erlaub nicht, dass Umstände oder andere Leute oder Probleme bestimmen, was aus dir rauskommt. You live a reactionary life are the most pitiful people. Leute, die ein Leben auf Reaktion basiert leben, sind Leute, die man nur bemitleiden kann. You know, we have to learn to truly love. Weil wir müssen lernen, wirklich zu lieben. 1 Corinthians 13 says that people who don't love, they're just an echo. Und 1. Korinther 13 sagt, dass Leute, die nicht lieben, einfach ein Echo sind. It's just this banging, terrible noise. Und sie sind einfach einen Lärm, diesen Lärm, der stört. We have to learn to live in such a way and love so radically. Und wir müssen lernen, auf eine Art und Weise zu leben und so radikal zu lieben. God, that we can live the way God wants us to live. Dass wir wirklich auf die Art und Weise leben können, wie Gott möchte, dass wir leben. Und Gott gibt dir wirklich diese freie Wille, eine Stimme oder ein Echo zu sein. You know, it's incredible how people are thrown around by circumstances and problems and difficulties. Und wisst ihr, es ist unglaublich, wie die Leute umhergeworfen werden durch Probleme oder Umstände. So somebody does something and now they're responding. Somebody does something and they're reacting. Somebody says something, they're reacting. Okay. Jemand macht etwas und sie reagieren. Jemand sagt etwas und sie reagieren. Jemand tut etwas. Echo. Be a voice. Sei eine Stimme. If people hate you. Und wenn die Leute dich hassen. Be a voice and love them. So sei immer noch eine Stimme und liebe sie. Who reject you. Wenn die Leute dich ablehnen. Voice and accept them. Sei eine Stimme und akzeptiere sie. Nehme sie an. Und wenn die Leute gemeine Dinge zu dir tun, sei eine Stimme und tue Gutes für sie. Und wenn die Leute dich verleumden, sei eine Stimme und rede Gutes über sie. Don't allow circumstances, situations and people to cause you to be an echo. No. Erlaube nicht, dass Situationen, Umstände oder Probleme machen, dass du nur noch ein Echo bist. You know, it's incredible as I've been living so many years serving Jesus. Wisst ihr, es ist unglaublich, in all den Jahren, in denen ich Jesus diene. How many Christians are nothing more but an echo of what other people or circumstances habe ich schon so viele Leute gesehen, die nichts anderes sind als ein Echo zu Umständen oder Leuten und die sagen, was diese bestimmen. Jesus was never like this. Und Jesus war nie so. Jesus was never pushed by circumstances, he was never pushed by people, he was never forced to do things that he didn't choose to do. Jesus war nie getrieben von Leuten oder Umständen und er war immer frei und war nie eine Reaktion auf was andere sagten oder taten. I love the Gospel of John, I think, is my favorite gospel. Ich liebe das Johannes-Evangelium. I love all of the Gospels. Ich liebe alle Evangelien. But there are several chapters in John that I think I have such deep lessons. Aber da gibt es einige Kapitel im Buch Johannes, wo ich denke, dass sie so eine tiefgehende Lehre beinhalten. Look into the life. Und schaut im Kapitel 11. Jesus had a friend and his name was Lazarus. Jesus hatte einen Freund und sein Name war Lazarus. The Bible literally says that he loved Lazarus. Und die Bibel sagt, dass er Lazarus liebte. So there's a guy, his name is Lazarus, and the Bible says Jesus loves this guy. Und da gibt es einen Mann, der heißt Lazarus, und die Bibel sagt, dass Jesus diesen Mann liebte. He has two sisters. Und er hat auch zwei Schwestern. Mary. Martha und Maria. Lazarus gets so sick that he's going to die. Und Lazarus wurde so krank, dass er im Sterben lag. So the sisters, Martha and Mary, they send messengers to Jesus saying, tell Jesus that Lazarus is sick. Get him here to heal. Und deshalb haben Maria und Martha eine Nachricht zu Jesus geschickt, die sagte, komm Jesus, Lazarus liegt im Sterben. Three of John 11 says this. Vers 3 vom Kapitel 11 sagt, Jesus. The sisters sent saying, the one you love is sick. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Und schau, im Vers 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? So I'm Jesus. Ich bin Jesus. You send a message. Ihr schickt mir eine Nachricht. Your buddy, whom you love, is dying. Come quick, save him, healing. Hey, dein Freund, der du liebst, liegt im Sterben. Komm schnell. I say. Ich sage. Yeah, I love Lazarus. I love Martha. I love Mary. Ich sage ja, ich liebe Lazarus, Maria und Martha. I'm not going. Aber ich gehe nicht. What? Was? I'm not going. Ich gehe nicht. I'm not an echo. I'm a voice. Ich bin kein Echo. Ich bin eine Stimme. Oh, look at verse 5. Schau in Vers 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. When he heard that he was sick, he stayed two more days in the place where he was. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. If he would have been an echo, wenn er ein Echo gewesen wäre, let's run. Dann hätte er gesagt, okay, schnell, lasst uns gehen. Controlled by what other people wanted him to do. Er wäre getrieben gewesen und kontrolliert von dem, was andere Leute wollten, dass er macht. Aber er war es nicht. Er war eine Stimme. Er hatte gesagt, nein. I'm not just reflecting what comes upon me. I'm choosing what I give from. Ich werde nicht einfach reflektieren, was zu mir kommt, sondern ich entscheide, was ich sagen und machen werde. Was wäre das größere Zeugnis gewesen? What would it brought more glory? Was hätte Gott mehr Herrlichkeit gebracht? Echo or voice? Ein Echo oder eine Stimme? If Jesus would have been the echo, wenn Jesus das Echo gewesen wäre, he would have gone there, healed Lazarus. Beautiful, isn't it? Dann wäre er schnell hingegangen, hätte Lazarus gehalten, das wäre wunderbar gewesen, er hat es schon so oft getan. Aber er war eine Stimme. When he got there, Lazarus was 4 days dead and he was really stinking rotten. Als er dorthin ging, war Lazarus schon 4 Tage tot und er war schon am Stinken und am Verfaulen. Jesus raised him from the dead. Jesus hat ihn von dort auferweckt. Das ist eine Stimme. Und wenn du eine Stimme bist, you will do the greater miracles. Du wirst größere Wunder tun. You will bring more glory. Du wirst mehr Herrlichkeit zu Gott bringen. You will never push by anything or anyone. Du wirst nie getrieben sein von etwas oder einer Person. Senses are not determining what you were giving from you. Und die Umstände werden nicht bestimmen, was du sagst, was du von dir gibst. You love out of choice. Du liebst dann aus Entscheidung aus. Nicht aus einer Reaktion. Let's be the voice of God in this earth. Lass uns die Stimme Gottes auf dieser Erde sein. Like, und hören wir auf, ein Echo zu sein. Weil ein Echo ist, bringt nichts. But it's a great voice. Aber es ist eine wunderbare Stimme. Are that voice. Und du bist diese Stimme. Let's go. Lass uns gehen. Und lass uns seine Stimme sein. Sing it.